Ein Hinweis noch: einer außergewöhnlichen Frau und Schriftstellerin können Sie heute in Diagonal begegnen. Der österreichischen Autorin Ilse Helbig. Ein Diagonal zur Person heute um 17.05 Uhr. Und nächste Woche bringen wir im Ö1 Hörspiel ein Hörspiel von Magdalena Schrefel darüber, dass Geschichte auch immer davon handelt, wer erzählen kann, wer gehört wird bzw. gehört wurde und wem man Glauben schenkt. Ein Berg viele ist der Titel dieses Hörspiels, in dem auch davon erzählt wird, wie ein britischer Geograf im 18. Jahrhundert an seinem Schreibtisch ein Gebirge im Kongo erfand. Und 150 Jahre lang tauchten diese erdachten Berge auf beinahe allen Landkarten Afrikas auf. Ein Berg viele von Magdalena Schrefel. Ö1 Hörspiel nächsten Samstag um 14 Uhr. Fünf